Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Ich weiß noch nicht, ob wir heute über KI reden, aber ich habe mal das How to AI hier in der Videoversion eingeblendet. Und wir haben heute den Klaus Janowitz. Und wir haben uns bei einem virtuellen Blogger-Treffen getroffen. Das ist ja schon auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, dass Leute noch bloggen. Also nicht bei Insta bloggen, wo ich dann immer denke, was soll das sein? Und mit Klaus hoffe ich, dass wir ein bisschen das Thema, was eigentlich in der Welt gerade los ist, so ganz allgemein durchleuchten können. Und dazu frage ich Klaus als erstes: Klaus, wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Klaus Janowitz. Ich wohne hier in Köln-Nippes. Ich bin gelernter, studierter Soziologe. Du hast mich kurz vorher schon mal darauf gefragt, was unterscheidet eigentlich Soziologie von Soziologie ist eigentlich die Übersozialwissenschaft, nenne ich sie einfach. Also Ja. daher gibt es zum Beispiel Fächer wie Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft, die schon lange ein eigenes Profil haben, stammen eigentlich auch aus Ja. der Soziologie oder noch näher gibt es jetzt nach den PISA-Reformen oder wo. Nein, nach Bologna-Reform, werden von allen möglichen Universitäten verschiedene Studiengänge angeboten. Ich hatte Ja. mal zwei Lehraufträge und die heißen dann irgendwie ganz anders, aber irgendwie geht es da auch um Soziologie. Ja. Gibt tausend andere. Also Soziologie ist eigentlich die Dachwissenschaft aller die Mutter aller Sozialwissenschaften. Okay, also so wie die Philosophie sozusagen Ja, die die. Mutter aller Also Geisteswissenschaften ist, die Soziologie ist sozusagen. eine Tochter der Philosophie und die Mutter der Kommunikationswissenschaft. Die haben natürlich auch von anderen Fächern was, aber das ist schon etwas her. Und vielleicht Aber kann ein man es vielleicht noch mal definieren? Also wie sagt man immer so schön, die Soziologie ist die Wissenschaft wovon denn von eigentlich der genau? Gesellschaft, Von der Gesellschaft von der und Gesellschaft, ihren was das? Zusammenhängen. Von ihren Zusammenhängen und die hat teilweise empirisch, teilweise theoretisch. Was die Soziologie eigentlich auszeichnet, ist ihr Reichtum an großen Fachwerken, an Max Weber war der Ursprung oder der erste war Émile Durkheim in Frankreich und du sprachst gerade schon kurz von Bourdieu. Ich verweise noch mal kurz auf Norbert Also Elias. ich sprach von Bourdieu in dem Vorgespräch, was nicht stattgefunden hat. Ja, darum versuche ich das eigentlich immer zu Jetzt vermeiden, gerade. ja, aber Ja, um genau diese Art von Referenz zu killen, aber ja, genau, ja. Genauso gibt es alle, einmal im Jahr gibt es irgendwie so einer von, sorry, gibt es mal einen neuen Klassiker, der so gefeiert wird, ein großer soziologischer Wurf. Das sind dann in Deutschland gibt es im Moment, das letzte war von Steffen Mau, Triggerpunkte, oder von Amin Nasehi. Diese Namen, die sind dann halt bekannt. Das sind so ein paar Soziologen, da kommt ein oder zweimal im Jahr so ein Buch raus, was dann in allen Feuilletons besprochen wird. Aber da wollte ich jetzt eigentlich nicht drüber sprechen. Also vielleicht noch mein Bezug. Ich habe einen starken Bezug zu Norbert Elias. Da habe ich damals meine Magisterarbeit drüber geschrieben. Der wollte mir gerade auch einfach, also der, wie heißt es, der Prozess der Der Zivilisation, ja. Prozess der Zivilisation, Ach, das war das ein kennt man älteres sogar Buch. als Germanist, ja. Das hat mir für die langfristigen Prozesse die Augen geöffnet. Es Ja. gibt einerseits, es gibt natürlich dann auch wieder so eine Denkschule, die sich an Norbert Elias ausgerichtet hat. Die finde ich ehrlich gesagt nicht so spannend. Ich finde es spannender, neuere Entwicklungen so unter diesem Blickwinkel zu betrachten. Also wie, welche Kräfte. Und vor allen Dingen ist interessant die Können Bedeutung. wir vielleicht versuchen, für die Leute, denen Norbert Elias jetzt nichts sagt, ist natürlich fies, aber so Norbert Elias in 3,5 Sätzen oder so? Norbert Elias hat eigentlich in den 20er und 30, seit den 20er und 30er Jahren gewirkt, war dann im Exil in England in der Nazi-Zeit, hat dann zeitweise noch in England gelebt. Zum Schluss, er hat lange gelebt, von 1895 bis 1990 und war auch noch in den Oh, 80er Jahren okay. in der Öffentlichkeit aktiv, also im sehr hohen Alter. Wie verläuft der Prozess der Zivilisation? Das war eigentlich, ich nenne es mal einen Versuch, eine Dynamik von gesellschaftlichen Prozessen, die in Europa zur Ausbildung der Zivilisation gebracht haben. Also einerseits in verschiedenen Ländern, in Frankreich, in England, in Deutschland, welche Kräfte da aufeinander gewirkt haben. und wie verschränkt die waren mit dem Prozess der Staatsbildung. Was man da herausziehen kann und was ich interessant finde, er hat dabei auch einige Konzepte daran oder darin schon und entwickelt, ist die Bedeutung von Machtbalancen. Ich glaube, das ist ein Begriff, der sich ungefähr etwa im Groben selber erklärt, kann man noch viel zu sagen. Also, und eigentlich mit diesen Prinzipien und diese Verschränkung der Ausbildung des persönlichen Habitus, da ist auch eine Verwandtschaft mit Bourdieu, die ist ungewollt, die kann, haben sie später mal kennengelernt, aber die hatten früher nichts voneinander gewusst, weil Bourdieu auch 30 Jahre jünger war. Und was interessant ist, ist diese Parallelität von Prozessen der Persönlichkeitsentwicklung, der Staatsentwicklung, auch der wirtschaftlichen Entwicklung. Ich habe da noch einen drangehängt. Das nennt sich dann Soziogenese, Psychogenese. Ich habe mal einen Drang, den versuche ich immer ein bisschen zu propagieren, ist der Begriff der Technogenese. Also, dass die Technik sich auch in Prozessen parallel mit gesellschaftlichen Strukturen und mit Persönlichkeitsstrukturen oder so weiterentwickelt. Es Das ging ja war. dann auch so ein bisschen in Richtung Marshall McLuhan, oder? Also Ja, das. die sind ein bisschen, man kann die parallel lesen und parallel erkennen. Genauso wie Marshall McLuhan ist ja eigentlich der Gründervater, der große Gründervater der Kommunikationswissenschaft, so habe ich den Ja. verstanden. Es muss ja aber doch noch einmal zurückgehen, Ja. weil ich mache zwar immer so den Joke, Zivilisation ist, wenn man eine Badewanne hat, Kultur, wenn man sie benutzt. Aber was ist Zivilisation? Zivilisation, ich würde es, wenn ich die ganz kurz beschreiben würde, es gibt ja die konkurrierenden Begriffe Kultur und Ja. Zivilisation, die sich in vielem überschneiden, im Deutschen etwas mehr als in anderen Sprachen. Ich würde Zivilisation darauf mal richten, inwieweit ein Konsens über das besteht, was zivilisiertes Verhalten ist, was sich gehört, was man macht, was man tut. Also was man in der Wie man sich mit der Gesellschaft. Interaktion mit der eigenen und anderen Schichten zu tun und zu lassen hat. Kann man Ja. das so? Ja, genau. Das war früher, also Norbert Elias hat damals zu Quellen gegriffen wie Manierenbüchern und so dergleichen. Ich würde sagen, heute könnten wir teilweise zu Management-Handbüchern greifen, wie man sich verhält, was man tut, was man lässt. Ich würde den Begriff aber auch noch daher gehen. Also, ich sage mal, eine öffentliche Zivilisation, das ist ein Gedanke des gegenseitigen Respekts in der Gesellschaft, also welche Interessen gewürdigt werden. Und das ist eigentlich ein Begriff, ein Status, der immer wieder neu ausgehandelt wird. Und das macht eigentlich Zivilisation aus. Und wir können vielleicht auch schon mal den Bogen ankündigen, der mir jetzt gerade Das habe ich einfällt, nämlich gerade auch überlegt. Ja, zu was dem, tut sich denn da gerade? was wir an Rechtsentwicklung haben. Es Ja. gibt natürlich manche Dinge, die konservativ sind, die durchaus okay sind. Ich bin jetzt kein Konservativer. Ich bin eher in der linken Tradition aufgewachsen oder später Ja. von der familiären Herkunft eher ein konservatives Milieu, aber habe ich nicht so viel von mitbekommen. Und da gibt es quasi die Tendenzen, also was wir sehen bei Trump zum Beispiel oder auch in der AfD, das sind Angriffe gegen unsere politische Zivilisation, auf die wir uns geeinigt haben, wo wir eigentlich Fragen der Zukunft aushandeln können. Das ist eigentlich so das Problem, was sich jetzt uns jetzt am meisten stellt. Also wieso die Rechtsentwicklung Probleme macht. Weil da Also besteht. wir haben ja, also wir nehmen jetzt heute am 22.05.2025 auf und einfach um das einzuordnen, weil manchmal stoßen Leute auch recht spät hier Ach so, auf diese Videos ja. und eine Diskussion, die wir gerade haben, und da ist genauso was thematisiert worden. Eine Diskussion, die gerade besteht, ist, ob in dem neu formierten Bundestag inwiefern in den Ausschüssen AfD-Politiker den Vorsitz haben wollen. Und da habe ich heute einen Kommentar gehört in einem, ich sage jetzt in einem Podcast, wobei ich einfach ganz normale das war der Tag von Deutschlandfunk oder Tagesthemen und heute Journal, nehme ich immer als Podcast zur Kenntnis. Ich weiß immer nie, wie die Politiker aussehen. Ich habe heute mit Überraschung festgestellt, wie der Dürr aussieht oder so. Aber wie auch immer, und da wurde gesagt, na ja, wenn jemand die bisherigen Parteien, also wenn jemand wie die AfD alle anderen Parteien als Kartellparteien bezeichnet und die Linken und die CDU einer Komplizenschaft bezichtigt, was ja wirklich eine lustige Idee ist, dann darf er sich halt nicht wundern, wenn die dann sagen, nö, dir vertraue ich nicht, dass du irgendwelche parlamentarischen Prozesse auch neutral abwickelst. Und das wäre ja der Versuch sozusagen, ich sage jetzt mal der Zivilisation, ich mache gerade Luftanführungszeichen, sozusagen einen Angriff auf sie abzuwenden. Jetzt mal jenseits der Frage von wehrhafter Demokratie oder so. Das wäre ja so ein aktuelles Beispiel, wo die AfD sozusagen hier querschießt, ne, und sich nicht an die Gepflogenheiten hält. Ja, es sind mehr als gepflogen sein, es sind Grundsätze, denke ich mal, ne? Oder Grundsätze. Und ja. Und vielleicht so für den Einstieg hatte ich mir einen Gedanken gemacht. Also, ich habe mich selber eigentlich die letzten, also relativ depolitisiert, ist jetzt falsch gesagt, aber ich habe eigentlich die Zustände, die wir haben, als okay gefunden. Also was für die letzten, ich habe eigentlich immer gedacht, okay, wir haben so einen Konsens in der Gesellschaft, auch weltweit, nicht in allen Ländern, nicht in allen Details, womit wir eigentlich ganz gut leben können. Und der reicht so von meiner Sicht aus gesehen von einem Teil der Linken. Sarah Wagenknecht hatte ich immer meine Zweifel, aber die ist ja jetzt weg von den Linken, bis hin in die CDU rein. Also die Also Merkel-CDU. würdest du sagen, die Restlinken Die sind Rechte sozusagen im jetzt. Rahmen dieser Die Zivilisation, die wir halte jetzt ich für ein ganz, gerade. ganz nützliches Gegengewicht zu manchen Dingen. Also ich würde jetzt Okay. die Linken würde ich nicht unbedingt an der Spitze sehen, aber als Gegengewicht finde ich die jetzt eigentlich nur ziemlich notwendig. Und auch noch unter Zeiten der Ampel, wo, ja gut, wir brauchen jetzt nicht über die Ampel diskutieren, da Ich kann man sich glaube dann nicht, die nee, da haben Freiheit, wir das. aber wahrscheinlich Aber sogar auch gerade, ähnliche sage ich mal, Ansichten. die Machtergreifung Trumps und auch die Umstände des Sturzes der Ampel, die haben mich irgendwie sehr stark nochmal wieder repolitisiert. Und nach Trump, ich habe jetzt mich dann auch ganz intensiv in einige Fragen reingestellt, wie ist diese Entwicklung überhaupt zu erklären? Wie ist auch dieser, was die Trump-Entwicklung, das ist ja diese etwas seltsame Koalition zwischen einer klassischen Rechten, die eine klassische konservative Partei gekapert hat. Das ist ja erstmal ein Prozess. Also die Republikaner waren ja früher eine seriöse konservative Partei, kann man sagen. Muss man nicht einverstanden sein mit ihrer Politik, aber sie haben sich an konstitutionelle Regeln gehalten und waren dazu für alle möglichen Kräfte die Verhandlungspartner. Sehe ich das heute nicht mehr. Ich bin zwar kein Amerikaner, aber was dem, was ich nachgeschaut habe, ist die eigentlich von rechten Kräften gekapert worden. Also von manchmal wirklich, wenn man sich etwas näher damit befasst, auch mit den Theorien, du hattest mich da vorher schon mal drauf angesprochen, die im Silicon Valley im Umlauf sind, das sind manchmal ziemlich wirre Sachen unterwegs. Da blickt man erstmal gar nicht durch. Also, Genau, das können wir ja mal, also das war so ein bisschen die Idee, zu versuchen, das mal zu entwirren, was da dahinter steckt. Also vielleicht kann man ja noch mal generell zum amerikanischen System sagen, dass es ja insofern aus meiner Sicht ein Problem hat, in Anführungszeichen, als sagen wir mal, die Demokraten reichen, ich sage jetzt mal, vom rechten Flügel der Linken, der Linken bis zum Arbeitnehmerflügel der, oder nicht mal zwingend, vielleicht sogar reichen die sogar bis zur CSU oder so, ne? Also man kann als Demokrat wie Obama, kann man ja durchaus für die Todesstrafe sein, ja? Also das heißt, eigentlich reichen die Demokraten fast über das gesamte deutsche Parteienspektrum. Und dann fangen irgendwo wahrscheinlich beim rechten Flügel der Demokraten fangen dann wahrscheinlich irgendwann die arbeitnehmerfreundlichen Republikaner an, sozusagen der Arbeitnehmerflügel, da gibt, hat die CSU auch einen, ich weiß es Ich nicht, bin weil nicht in Bayern, ich bin nicht in der Bayern. Nee, Bauernflügel der CSU scheint mir jetzt nicht besonders links zu sein, aber wie auch nee. immer. Aber also zumindest von dem Arbeitnehmerflügel der CDU bis deutlich jenseits der AfD bis in diese religiösen Kreise rein, wo da ist Trump zumindest angeblich missverstanden worden, die gar nicht wählen gehen, weil sie Staat generell blöd finden, also so wie wir das in Deutschland von den Zeugen Jehovas kennen, die nicht wählen gehen. Und er meinte eben wohl, aber ich fange jetzt an, Trump zu entschuldigen, aber er hat halt gemeint, also wenn er schon wählen geht, dann bitte dieses eine Mal, ne? Und dann müsste er auch nicht mehr, aber dieses eine Mal ist es wichtig. Und er hat nicht gemeint, er braucht nur noch einmal wählen zu gehen und dann gibt es nie wieder Wahlen. Aber egal, er hat sich da komisch ausgedrückt, was er ja häufig tut. Ja. Jetzt entschuldige ich schon Trump, oh Gott. Aber wie auch immer, also das scheint mir am amerikanischen System so ein bisschen das Problem zu sein, dass sie mehr als das komplette Parteienspektrum, das wir in Deutschland haben, abdecken mit nur zwei Parteien, ne? Sodass die Parteien in sich sehr gespalten sind und es eben möglich ist, dass ein Parteiflügel den Rest sozusagen in Anführungszeichen übernimmt, vor allem wenn er mit der Aggressivität eines Donald Trump halt vorgeht und einfach jeden der Meute vorwirft, der gegen ihn was sagt. Ja, es ist nicht nur die Aggressivität von Trump, es ist so ein ganzer Flügel. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück und Okay, ja. auf Also die, die. magst du das mal skizzieren, wie du diese Übernahme aus jetzt Es ist ja nicht eine, erstmal eine ganz, politologischer, ganz, aber ja, okay. ist ja erstmal eine ganz, ganz seltsame Koalition, die man eigentlich vor ein paar Jahren wenig für möglich gehalten hat. Also eine Koalition aus Big Tech und einem auch selber in sich nicht geschlossenen rechten Flügel, der eigentlich die republikanische Partei Alt-Right und bei Big Tech sehe ich mal das Problem, der hat sich in wenigen Jahren, in einer relativ kurzen Zeit zu viel Macht an einem Fleck angesammelt. Und die Unternehmen, wir hatten ja, als der Grundtenor von Silicon Valley war ja ziemlich lange Zeit, digitaler Fortschritt gleich gesellschaftlicher Fortschritt und auch Woke-Kultur, die jetzt zum Feindbild hochgestellt wird, Aber sowas war vielleicht war nicht eigentlich so eine zufällig in Kalifornien. Selbstverständlich. Was? Es ist vielleicht nicht zufällig alles in Kalifornien entstanden, ne? Ja. Also weil also ich habe ein sehr frühes Buch über das Internet gelesen, Siberia, von dem Menschen, der mir gerade nicht einfällt. Also es heißt Siberia, so wie Sibirien, aber mit Cyber. Und da hat er das halt beschrieben, dass sozusagen Grateful Dead, Drogenkultur, fraktales Denken, fraktale Geometrie und die grundlegende Idee, dass man mit dem Internet eigentlich eine neue Gesellschaft schaffen kann, aber eben eine gerechte, quasi anarchoide, nenne ich es jetzt mal, dass das alles irgendwie in einen Fluss geht. Du Hat mich sprichst jetzt damals auf das. ziemlich, ziemlich überzeugt. Rushkoff, Douglas Rushkoff. Ja, du sprichst jetzt auf die Dinge an, die man so unter kalifornischer, wie man mit kalifornischer Ja, Ideologie ja, bezeichnet. Da gibt es ja auch, ja. jetzt auch ein Buch von. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich habe reingeschaut. Also das, was frei zur Verfügung stand, den Teil. Gibt ja von manchen Büchern so einen Auszug, den man so Ja, lesen kann ja. und dann halt mal durchgeführt. Also es ist jetzt so, diese Kalifornien war ja. Ja, in den USA spielt natürlich der Gedanke der Frontier, der weitergeschriebene Frontier eine Rolle. Wir kommen gleich auch noch zu der Bedeutung, es gibt ja diese verschiedenen Formen des Libertarismus, da komme ich gleich auch noch mal zu, das ist ziemlich Ja. wichtig, die sich auch in ganz unterschiedliche Dinge entwickeln können. Ja. Und Kalifornien war ja der Nährboden für alle möglichen Ideologien und war eigentlich immer und ist auch noch immer ein eher liberaler Ort, der prägende Sachen waren ja auch, es hat auch ein angenehmes Klima, man kann da relativ gut leben. Ja. Es hat kein harsches Klima, also man ist ein bisschen trocken manchmal, aber das Land hat auch, ist abwechslungsreich und man kann ganz gut leben. Und kopiert in manchen Teilen auch im Napa Valley und so weiter, auch einen mediterranen Lebensstil. Kulturell war es auch hinter dem ganzen Wilden Westen dann der Ort, wo sich Hollywood niedergelassen hatte. Hollywood hat auch eine große Rolle für Weil Kalifornien. ursprünglich war das ja in New York, ne, die Filmszene, ganz, Die ganz war erst da, ursprünglich. aber dann aus bestimmten, nicht nur aus dem Grund des Lichts, auch offiziell wegen dem Licht, aber man konnte da, also vielleicht in New York musste man immer die Tage abpassen, die Saison abpassen, wenn man draußen drehen konnte. Und in Los Angeles konnte man wahrscheinlich das ganze Jahr über draußen drehen. Und man hatte alle Landschaften da Ja. und hat dann mit auch die Menschen angezogen. Kalifornien war aber auch der Ort, wo sich die Parallelen zu der 68er-Bewegung in Deutschland und Frankreich auch entwickelt hatten, so in Stanford, in Berkeley vor allen Dingen. Es war ein Epizentrum der Popmusik. Die Doors kamen von dort. Grateful Dead haben eine große Rolle gespielt. Und dann gibt es dieses, das ist nicht genau in Kalifornien, sondern in der Wüste von Nevada, dieses Big Man, Dead Man Festival. Nee, wie heißt, Ich schlage jetzt nicht ja, nach. wir wissen beide, was wir meinen. Das ist so ein großes Festival, Burning Man Fest. Burning Man Festival. Das Burning Man, findet in genau. der Wüste statt und Ja. da reisen Leute an und ist eigentlich so ein Fest der Freiheit, der Freiheit. Ja, Ich und weiß es geht nicht. ja eigentlich, glaube ich, auf keltische, also dieses Ja, Anzünden man, von das sind eigentlich Strohfeuer. immer eklektische Sachen. Da kommen Ja. indianische, schamanische und alle möglichen. Also Ja. man nimmt, ich meine, man nimmt bei solchen Sachen und auch bei den Ideologien ist es so, man nimmt sich das, was gefällt und was passt. Ja. Man ist nicht unbedingt stringent hinterher. Aber Burning Man wird weitgehend aus Kalifornien dann Ja, das kann sozusagen sein, dass das so mit dieses Verbrennen Menschen. einer Figur. Wir kennen es ja auch von Nubbel aus dem Karneval. Und du würdest jetzt sagen, oder wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, durch diese Anhäufung von Macht hat sich sozusagen bei diesen Big Tech Firmen, also was man jetzt ja besonders schön bei Facebook oder so beobachten kann, hat sich bei diesen Big Tech Firmen sozusagen eine eben libertäre Gehst du Ideologie. schon einen Schritt weiter? Ich Ich bin schon wollte einen Schritt weiter. Okay, also wie ich passiert es, dass diese Big Tech Firmen aus dieser, ich sagen würde jetzt auch eher sagen Linkoiden, weil so wirklich links ist das ja auch nicht, aber diese linkoide Ecke, also dieses Freiheit, Let the Sunshine in My Hair und so weiter, Nee. aus dieser Ecke, aus dieser Hippie-Ecke, wie kommen die, wie rutschen die nach rechts sozusagen? Da ist ja noch etwas dazwischen. Also Okay. erstmal, diese ganze kalifornische Kultur hat einen Nährboden geboten, dass man was Neues entwickelt mit offenem Ende. Und das Internet war eigentlich von vielen so verstanden als eine neue Welt, die man sich schafft oder wo man so eine Grenze des menschlichen Bewusstseins irgendwie in der Ecke weiterschiebt. Ganz interessant ist auch dieses Freiheitsverständnis dabei, kann ja in zwei Sachen gehen. Also in der Internetszene hat sich ja zuerst der Gedanke herausgestellt, der Staat soll sich überhaupt nicht einmischen, der stört uns nur. Das kann durchaus ja auf einer Seite so eine emanzipatorische Freiheit, wie wir das so verstehen würden, bedeuten, dass da keine Regeln von außen ankommt. Der Knickpunkt ist eigentlich dann der, wo jetzt diese Elemente so viel Macht entwickeln, über wirtschaftliche Zusammenhänge, auch über gesellschaftliche Zusammenhänge und Macht ausüben. Und es ist immer ein gesellschaftliches Problem, wenn Macht nicht kontrolliert wird. Macht muss immer ausbalanciert werden. Das ist das, was ich von Norbert Elias irgendwie mitnehme als Gedanke. Also, dass das Macht, gesellschaftliche Macht und vor allem wirtschaftliche Macht ausbalanciert werden soll. Und dieser Punkt, also wo jetzt das Silicon Valley von einem Experimentierort neuer Daseinsform zu einer Machtzentrale, Big Tech zu einer Machtzentrale wurde, da ist eigentlich aus meiner Sicht, also da liegt der Kern des Problems dieses Rechtsrucks. Das bekennt sich auch an dem Begriff des Libertarismus. Hört sich im ersten Moment schön als liberal. Liberal wollen wir alle sein. Ist nicht nur die FDP. Aber Libertarismus lässt sich aus der amerikanischen Geschichte vielleicht etwas besser erklären. Ich stelle mir das als bildlich vor, wie so ein Clint Eastwood, der auf seiner Ranch sitzt und mit dem Gewehr in der Hand und sagt, hier mischt sich keiner ein und sei es der Staat oder irgendein Krimineller zum Steuern eintreiben oder zum Glauben, ich verteidige mich selber. Und Staat ist nur notwendig für irgendwelche Angelegenheiten, die ich nicht selber erledigen kann. Aber die sollen möglichst beschränkt sein. Das ist so ein Vielleicht, ich habe es gerade mal rausgesucht. Es gibt eben diesen Text, weiß ich gerade nicht aus Der welchem Text zur Jahr, Freiheit des von Internets, der dem, war ja genau, 1998. von 8. Februar 1996, also Ja, ja, verhältnismäßig ja, ja, ja. spät, lustigerweise hier unterschrieben mit Davos, Switzerland, 8. Februar, also Die das heißt, haben das das da war, vorgetragen, ne? Die haben das ja da genau, das vorgetragen, war bei diesem, bei dem, eben bei diesem World Economic Forum. Und das ist eben von John Perry Barlow, Barlow geschrieben, John Perry Barlow, A Declaration of the Independence of Cyberspace. Und ich lese mal nur die zwei ersten Paragraphen vor, dass man einfach so das, was du gerade gesagt hast, vielleicht auch nochmal im Originalton hat. Ich versuche das mal so ein bisschen getragen, so Governments of the Industrial World. You weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. We have no elected government, nor are we likely to have one. So I address you with no greater authority than that with which liberty itself always speaks. I declare the global social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us. You have no moral right to rule us, nor do you possess any methods of enforcement we have true reason to fear. Und er spricht dann zwar von Governments und so weiter, aber interessanterweise ist das ja erstmal keine Anti-Regierungsdeklaration, sondern eine klar antikapitalistische Denkweise, ja, die aber dann wohl von den Unternehmen, die immer mehr Macht angehäuft haben, ich weiß nicht, ob an sich gerissen, sie haben es im Wesentlichen gekauft, ja, mit Geld, was sie verdient haben, aber die haben sich das zu eigen gemacht im Sinne von, dass sie eben nicht sagen, er sagt ja eigentlich auch die Industrial World und das ist ja alles, aber eben nicht, im Amerikanischen spricht man immer noch von Industry, aber nicht Industrie, so wie wir es verstehen im Ja, Sinne gemeint ist, gemeint von. hat er wahrscheinlich so dieses Cluster von klassischer Industriecluster und wo sich Ja. bestimmte Herrschaftsformen, vielleicht das Petrozeitalter, das Der war damit militärische, gemeint. ja, der militärisch-industrielle Ja, Komplex, so ungefähr das, ja. was ja ursprünglich, ich dachte immer, das wäre so eine Erfindung der RAF, aber das hat ja ein amerikanischer Präsident als Abschiedsrede mal gehalten, ne, und hat gesagt, der militärisch-industrielle Komplex übernimmt hier alles, passt mal auf. Ja. Das war ja eigentlich die Zeit von Clinton, denke ich mal, ne? 96, die ja eigentlich von der Politik her mit einem gesellschaftlichen Aufbruch verbunden war. Ne? Ja, mit Also, einem Saxophon spielenden und angeblich früher kiffenden Präsidenten. ja, also war auch mit bestimmten Befreiungen und auch manche Marktliberalisierung, also nachher wird man rückwärts, ich weiß jetzt nicht, ob wir so weit kommen, also auf Machtkonzentration. Liberalisierung haben ja auch einen Fortschritt mit sich gebracht. Das soll man ja auch nicht vergessen. Also auch viele Also anders Fortschritte. gesagt, das Libertäre Das Libertär ist sagt, eigentlich, der Staat soll sich aushalten. ich habe immer ein schönes Bild dafür. Ich stelle mir das Libertär vor, du kennst doch den Marquis de Sade. Marquis de Sade und der hat ja in den 18, der galt in den 8, im 18. Jahrhundert als Libertin. Er war also ein Adeliger in Frankreich, hatte viele Rechte, auch viele sexuelle Freiheiten. Hat sich dann natürlich seine sexuellen Freiheiten etwas überschritten, sodass er dann doch in Konflikt kam mit dem Staat und der Kirche. Er betrachtete diesen Gedanken der Freiheit, hat er für sich ausgeführt, aber der Gedanke der Freiheit galt für ihn. Oder ob er das jetzt alles selber gemacht hat, ist unklar, aber für den Täter galt dieser Gedanke der Freiheit. Was die Opfer oder die anderen, die davon betroffen waren, von seinen Gelüsten, für die galt dieser Freiheitsbegriff nicht, die hatten ihm zu unterwerfen. Und so kann man ungefähr auch diesen Begriff des Libertarismus verstehen, also wenn man es hart ausdrückt. Ich bin immer nur dieses Beispiel vom Marquis de Sade, wenn man über So nach dem Motto, wenn ich die Macht habe, dann mache wenn ich, ich die was Macht ich habe, will. dann habe ich die Macht. Und das ist so ein, wenn man das auf den Marktlibertarismus oder es gibt auch diesen schönen Begriff des Cyberlibertarismus umsetzt, kann ich ein Buch empfehlen von David Golombia. Der ist leider gestorben vor 2 Jahren, aber das habe ich auch eine Rezension zugeschrieben vor zwei, im Winter. Ich habe mich das Buch besorgt und war dann ganz hingerissen, also ganz, hat mir viele Erklärungen gegeben und kann ich empfehlen, das Buch. Ich referiere das Buch jetzt nicht, Sag dafür vielleicht kurz den kann Titel. ich. Cyberlibertarism heißt das einfach von David Golombia. Steht auch auf meinem Blog eine Rezension. Im Januar habe ich die geschrieben. Genau, einfach Klaus Janowitz googeln, dann findet ihr Die heißt das. Netnologie. Netnografie, Das wäre, Netnografie. oder Entschuldigung, Netnografie. Das wäre sozusagen nochmal fast ein eigener Podcast Ja. zu diskutieren, was das ist. Also, das heißt, wir haben ursprünglich die Idee des Internets, wo gesagt wird, da hat eigentlich die Industrie nichts verloren, aber dann hat die Industrie dieses Netz übernommen, wenn man so will, und Ja, das hat gibt's. oder dominiert oder Das whatever. ist nicht der eine Täter, das hat auch andere Dynamiken. Also, Ja. ich kann noch ein Buch empfehlen von Michael Seemann, Die Macht der Plattform. Kennst du das? Ist er nicht ziemlich Ich bekannt? kenne Michael seit Den kennst du ja, persönlich. Sehr persönlich. Fand ich sehr gut, seit habe ich auch länger. eine Rezension zu geschrieben und habe mich. Ist eigentlich die beste Erklärung für diesen Aufbau, die Durchsetzung der Macht der Plattform. Der Titel erklärt sich eigentlich. Ich referiere das Ja. Buch jetzt nicht. Nee, Aber das es ist eigentlich aber unumgänglich. Michael, das weiß ich nicht, ich glaube, twittern tut er nicht mehr, aber ich glaube, Auf Blue auf Sky. Threads ist er, glaube ich, aktiv. Auf Blue Sky. Blue Unter Sky. MS Pro, Ja. unter MS Pro Da ist finde ich. das sehr gut beschrieben. Also, man muss sich auch vorstellen, es gibt natürlich einmal diese Idealisierung, das ist ja auch der Spirit, in dem die ganze Szene um die Republika lebt. Also dieses war für die so ein verbindendes Erlebnis. Natürlich hat die erste Welle der Digitalisierung dann auch viele neue Freiheiten gegeben. Also der ganze Wegfall von Türhütern, Ne. den Doorkeeper, Gatekeeper. Gatekeeper Gatekeeper, ist der genau. Ausdruck, Da ja. war ja Ne. viel Man Freiheit. konnte Also einfach das bloggen, war was man wollte, ne, solange man. die Idee des Bloggens war geboren, das war ja auch eine große Freiheit. Es gibt natürlich einmal diese Szene, natürlich darf man bei der ganzen Entwicklung des Internets in den USA auch die Investitionen des Militärs oder die darf man nicht vergessen. Das hat eine große Rolle gespielt Ja. und die ganzen anderen, da waren von vornherein auch starke wirtschaftliche Interessen dabei. Aber man hat auch euch Also die Leute machen wer lassen. das nachlesen will, habe ich auch eine gute Buchempfehlung. Auf Englisch heißt das Buch, die Autoren vergesse ich immer, auf Englisch heißt das Buch Where Wizards Stay Up Late und auf Deutsch heißt das Buch Arpacadabra, weil ARPA, das ARPANET, neben dem Internet, beziehungsweise das ARPANET war der Vorgänger des Internets und als das ARPANET sich mit dem JANET, mit dem britischen Netz verbunden hat, haben sie es dann Internet genannt. Ja, klar. Nee, es waren auch von vornherein ziemlich früh das haben die Freaks nicht selber alles investiert. Ne? Also es gab Nee, keine aber Investitionen. also dort sieht man, dass es eher akademische als Ja, militärische ja, ja, Interessen ja. waren, weil wie wir jetzt wissen, das Internet alle Nase lang ausfällt und definitiv einen Atomkrieg nicht überstehen würde. Aber das sind Nebenthemen. Also dieser Freiheitsraum, ich glaube, das liegt schon auch ein bisschen an diesem Berkeley akademischen und um Background, weil sich Stanford. natürlich die Universitäten auch so ein bisschen reichsunmittelbar gesehen haben, nenne ich es jetzt mal. Ja. Aber eben im Reich des of the mind, ja. Er sagt ja hier, wie sagt er, fand ich ganz schön, dieser Ausdruck. The new home of mind und mind groß geschrieben. Ja? Ja. Also Heimat des, da wie übersetzt man mind, des Denkens, ja, in dem Fall vielleicht. Ja. Mind ist immer schwer zu übersetzen. Und aus diesem Unabhängigkeitsgefühl hat sich dann, also ja, wie geht die Linie weiter? Also wir haben. Wenn man sie jetzt ganz kurz sieht, gibt es natürlich viele, viele Zwischenstufen, gibt es die Durchsetzung von Monopolen. Also wir hatten ja erst, Blogs waren ja ziemlich früh, die waren ja eigentlich in den 2000ern. Also wenn hat sich die Republika in Deutschland gegründet, 2002 oder so? Ist egal Nee, eigentlich. die Republika, eigentlich wollte ich gerade wieder, weil ich bin da ja nächste Woche Ach wieder, so. und wollte mir das Band von der ersten, ich glaube Nein. 2005 oder so, 2005, 2006, also auch ungefähr um den Dreh der ersten Barcamps in Deutschland, hat sich auch die Ja, klar. Ja. Republika entwickelt, ursprünglich als Konferenz von Bloggern für Blogger, Ja. weil damals gab es ja noch nichts anderes. Bei den ersten Republikas kam dann auch dann Twitter auf und so, Ja. und was dann halt auch die Kommunikation dynamisiert hat, weil man Beschleunigt, nicht ja. immer gleich einen Blogartikel schreiben musste, um irgendwas mitzuteilen. Aber so um den Dreh, also frühe 2000er, meine ersten Blogversuche noch per FTP-Upload waren von 1999. Ja. Also ich habe das zuerst, so wie alle Blogger, eigentlich am Anfang noch manuell gemacht, dass man einfach eine Datei hatte, die man immer aktualisiert hat und die wieder hochgeladen hat. Und dann kam irgendwann die Blogsoftware auf, Ja. Gray Ich Matter habe ihn und ich hatte das, ich hatte noch Urteil. die erste Seite mit Dreamweaver, mit dem frühen Dreamweaver, ich glaube von Genau, aber 2004. das ist ja eine Dreamweaver, war ja eine reine Naja. Webseitenbausoftware, Ja. das war ja nichts Dynamisches, da gab es auch Nee, noch nee. keine Kommentare, kein RSS-Feed Ja. und so weiter und so Nee, fort. dass Das musste man die alles. dynamischen, das kam erst eine Stufe früher. Ich meine, so 2003 kann das gewesen sein, ich weiß nicht genau. Ich hatte das vorher für den, ich war Bisschen im später, ja. Berufsverband Deutscher Soziologen aktiv da habe ich die Website für betreut und gemacht in der Ja. Zeit. Und auch die erste Tagung des Berufsverbandes zur Online-Kommunikation, die war 2001. Hatte ich sogar noch, das ist nur eine kleine Anekdote, im letzten Jahr eine Einladung von einem anderen Teilnehmer, weil ich dafür so ein Online-Magazin, so ein akademisches Online-Magazin, einen Bericht darüber geschrieben hatte. Und dann, die haben dann die Leute der ersten Ausgabe nochmal virtuell eingeladen. War aber ganz nett. Ja. Mehrere davon kannte ich auch aus anderen Zusammenhängen, also die Ja. ein paar andere dabei waren, aber egal. Ja. Das liegt Also, halt. es Aber gab denke ich mal, sozusagen der diese. Schritt war so der Schritt, wir haben ja eine ganze Zeit lang auch ganz gut gelebt, als die Social Media da waren. Du hast auf Twitter angesprochen. Ja. Twitter hat für viele Leute war das so ein Aha-Wow-Erlebnis, also wo erstmal die Möglichkeiten des Internets erlebbar wurden, die Reichweiten, die man vorher gar nicht kannte. Also das war ein Twitter-Account. Man musste sich natürlich dafür anstrengen und bestimmte Strategien verfolgen. Erst einerseits Reichweiten erreichen konnte, persönlich, aber auch thematisch. Man konnte sich Dinge erschließen, von denen man vorher nicht nur geträumt Vielleicht hatte. als Maßzahl, ja. Ich hatte einen Blog, das hatte Gadget Mania hab ich betrieben im Auftrag und das hatte so 1000 Abrufe pro Tag und damit war ich aber unter den Top, also nicht von den Abrufen her, aber von den Backlinks her, weil damals hat man alles in Backlinks gemessen. Also andere Blogger, die einem verlinkt haben und von den Backlinks war ich unter den Top 10 Echt? damit von den deutschen Bloggern. Ja. Ich habe nie so viel. Ich habe die höchsten Aufrufzahlen hatte ich zur Zeit von Corona, die meine Zeit lang explodiert. Da habe ich auch viel geschrieben Ja. Aber und das viel. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man mit 1000 Abrufen am Tag, also wenn man jetzt ich sag mal, einen LinkedIn-Post schreibt oder so, dann kann der schon mal 2.000 bis 5.000 Abrufe haben, ne? Aber der einzelne Post, ja. Und da Vielleicht war so, es dass der aber. irgendwo, dass sich jemand den gelesen hat, wenn es ein längerer ist. Ich glaube, das sind Ja, doch. längere Texte habe ich auch gestern schon mit jemand besprochen bei einem Networking-Treffen. Längere Texte liest sowieso niemand. Aber gut, also zuerst gab es sozusagen weil Blogs waren ja eine sehr dezentrale Geschichte. Es Ja. gab dann zwar Blog-Plattformen wie WordPress.com oder in Deutschland Entwil oder Today.net, also TWODAY.net geschrieben, wo sich Blogs sozusagen oder sogar Blogger.de gab es sogar, das war aber hatte Gibt nichts es das nicht mit mehr? Blogger.com zu tun. Und dann kam irgendwann Blogger.com. Aber ganz ursprünglich waren Blogs eben eine Geschichte, die hatte man auf dem eigenen Server und hat die mit eigener Software komplett unabhängig betrieben. Und die Schnittstelle zwischen den Blogs war sowas wie RSS oder eben RSS-Reader. Also man hat halt gelesen, was kam so rein und hat dann darauf entsprechend reagiert. Also es gab, Twitter war eigentlich so die erste zentrale Plattform, wo alle auf einer Plattform waren und Twitter war am Anfang ja auch unheimlich. Also die haben ihr Wachstum dadurch generiert, dass sie sehr offen waren. Also es gab Schnittstellen, es gab alternative Clients, es gab alles Mögliche, was man da automatisieren konnte oder wo man Twitter war lange das, was jetzt Facebook oder Google ist, so ein Standard für den Login in andere Plattformen oder man konnte in anderen Plattformen schauen. Wer folgt mir auf Twitter und die kann ich dann auf der anderen Plattform wieder finden und so. Das war so der Anfang vom Ende, hätte ich beinahe gesagt, ne? Also die Blogger sind dann dahin und haben sich da ihren Traffic abgeholt und aber die ganzen Gespräche wurden dann eben auf den Plattformen geführt. Und das hat eben zu diesen riesigen Plattformen geführt und hat auch zum, ich würde auch sagen, zum Aufstieg von Google, von YouTube und so weiter. Also ich glaube, die Blogger haben Google war YouTube hochgejazzt, ja. Also, Ja, ja. Google, finde ich, habe ich mitbekommen. Google war dann, es gab ja früher noch nicht die Suchmaschinen, sondern es gab diese Portale noch. Ja. Diese hießen sie nochmal Lycos, Yahoo, Lycos, Lycos. Yahoo gibt es, glaube ich, noch, ne? Yahoo gibt es noch. Yahoo, weiß ich gar nicht, was der Zustand ist, aber ursprünglich waren Yahoo und Lycos und so, waren eben Webkataloge, das muss man den Jüngern vielleicht auch erklären. Also es gab keine Suchmaschine, sondern es gab wie so eine Art Internet-Telefonbuch, nennen wir es mal. Und so wie heute bei eBay kann man suchen, Haushalt, Kochen, Haushalt, Küche und so weiter. Und so konnte man sich da durchhangeln und hatte dann ein Verzeichnis von Webseiten und da konnte man natürlich auch was eintragen oder eintragen lassen. Und dann hat man sich halt so durchs Netz gehangelt. Und am Anfang gab es halt solche, ich glaube, wie hieß es, Hot, irgendwas mit Hot, nicht Hotmail, sondern, na egal, auf jeden Fall gab es dann die ersten Suchmaschinen, die mit Crawlern gearbeitet haben und irgendwann tauchte dann Google auf und hat die ganzen anderen Suchmaschinen sozusagen gefressen, weil sie wirklich die Google besten wurde auch Ergebnisse so als hatten. Geheimtipp weitergegeben und das oder pass Ja. mal, gib dir mal den Google. Google kam auch betont schlicht heraus, das war einfach nur eine Eingabezeile Ja. und Google hat sein Image eigentlich ziemlich lange verteidigen können, irgendwie als nutzerfreundliche Firma. Also wurde ziemlich lange, also wie wisst ihr, war es nochmal von Doodle. Don't be evil, don't be Do no evil. evil. Do Don't not evil, be evil. don't Don't be be evil, evil. Und irgendwann haben sie es gestrichen. ja. Irgendwann, Google ging dann erst in die Kritik, das war erst so nach 2015, glaube ich, von Shoshana Zuboff. Kennst du dieses Buch über das Zeitalter des Überwachungs? Also ja, Ja, Überwachungsökonomie. im großen Ausmaß, die war auch ziemlich eng mit der FAZ sogar verbunden. Damals lebte noch der, wie ist der Herausgeber noch von Hier der machen. Schuhe-Schirmacher. Der hat eng mit ihr kooperiert. Und Leute, sag mir mal, die jetzt gerade immer noch zuhören, ich habe das Buch von Schirmacher Ego, habe ich hier noch stehen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Lohnt es sich? ich habe Schreibt es in die Kommentare, entweder unter dem Blogartikel so. oder wo auch immer ihr das Ja. seht, schreibt in die Kommentare mit Ed Oliver Gassner oder so, ob ich es lesen soll oder nicht, Ich ob es habe es sich nicht. Ich lohnt. habe es mich nur damals gewundert, dass die FAZ da so engagiert war. Aber da geht es ja drum. Und Schirmacher war auf jeden Fall eine wichtige Person der Zeitgeschichte, Ne. die manche Szenen geprägt hat. Aber Ne. das ist jedenfalls, weil das Buch von Zuboff hat erstmal im großen Ausmaß die Rolle von Google thematisiert. Also den Begriff Überwachungskapitalismus kann man noch viel zu erklären, aber das mache ich jetzt nicht hier, oder? Und das war, glaube ich, 2017, 2018. Und man hatte natürlich irgendwie so einen Unmut darüber, dass sich so sehen ließ, dass sich die Macht Online-Macht in wenigen Händen konzentrierte. Hatte natürlich dann irgendwie so einen gewissen Unmut ausgelöst, aber man konnte irgendwie noch, da man diesen Firmen erstmal nichts Böses, nicht so eine Weltherrschaftsambitionen nachdichtete, mit Google und so weiter ganz gut leben konnte, hat sich das eine ganze Zeit lang noch getragen. Oder auch der Aufstieg Amazons fällt in diese Zeit und der ja auch erstmal ziemlich nutzerfreundlich war. Und mir fiel letztens nochmal ein, Amazon ist ja auch in irgendeiner Form gespalten, also eher Jeff Bezos als Big Tech-Milliardär, der in der Reihe von Trump dann zu sehen war, ein Bild, was ja sich eingeprägt hat, also wie die bei der Inauguration um Trump herumstanden. Das war ja irgendwie, fand ich schon ein Hardcore-Bild, was sich eingebrannt hat. Und dann die jetzt Ex-Frau von Jeff Bezos, die ja auch Amazon mit aufgebaut hatte, die jetzt einen ganz anderen Weg verfolgt. Da sieht man so also diese Spaltungen von solchen Linien. Also Naja, von also die macht dem eher so Führen. das, was Bill Gates auch macht, dass sie einen Ja, großen noch Teil ein Nummer mehr. Also die gibt mehr ihres aus und Bill Gates ist ja auch von seiner Ex-Frau da drauf gebracht worden. ne, Bill oder Gates irgendwie entspricht ja auch mehr verschenkt. noch den noch nicht mal, das war ja, hat ja eher noch so klassische Milliardärsallüren gehabt, noch nicht mal der große. Elon Musk ist natürlich die fast schon Karikatur des des Oligarchen. Ne? Gut, also es gab dann eben diese großen Plattformen, Facebook, Amazon, Google, eBay war eine Frühform davor, eBay. eBay, empfindet man gar nicht mehr so als so zentral, weil natürlich ganz, ganz viele Unternehmen inzwischen eben direkt verkaufen oder weiß nicht, ob in Deutschland mehr über eBay verkauft wird oder mehr von Otto oder so. Aber ich habe nur gehört, die Deutsche Post wäre schon längst pleite, wenn es eBay und Amazon und Otto nicht gäbe. Also, Ja. die Da ist ja leben ja DHL vom dran gewachsen. Paketgeschäft. Ja. Hat das Paket gewachsen. Und welche Art von Ideologie hat sich da jetzt rausgebildet? Da sollten wir vielleicht noch dazu Das kommen ist, und da benähern kommt man, glaube uns ich, so nochmal der. zu dem Begriff Cyberlibertarismus. Ja. Und Cyberlibertarismus ist eigentlich keine Selbstbezeichnung, sondern eine Fremdbezeichnung. Also die bezeichnen sich nicht selber. Der ist sporadisch immer wieder aufgetaucht worden, weil er ja nahe liegt. Cyberwelt und Libertarismus als so Ja. eine Ideologie, die habe ich. Hattest du gerade so verstanden, wie ich die Libertarismus erklärt habe? Also mit dem Beispiel von Marquis de Sade und Ne. der Knackpunkt beim Libertarismus ist eigentlich der, wenn die Organisation oder derjenige, der die Freiheit für sich beansprucht hat, ein Übermaß an Macht über andere hat. Das ist eigentlich der Knackpunkt dabei. Also wenn ich eine wirtschaftliche Macht habe, kann ich sagen, ja, meine Freiheit, da kann man sich auch beziehen. Es gibt auch so Legitimationslinien, nenne ich mal da, zu der österreichischen Schule der Hayek und Mises. Sagt ihr das was? Die Also eine, die Namen ja, ich ja, die muss, ich habe, tue mich das war da der immer schwer, Disput, das mit, ich weiß, dass die mit den Disput Libertarianismus zu hatte ich tun haben, da aber. mit Gunnar und Gunnar kenne ich ziemlich gut und der hat mich dann auf einige Linien verziehen und diese Begriffe werden dann halt in der Soziologie und in der Ökonomie und auch noch mehr in der öffentlichen Diskussion oft sehr verschieden gebraucht. Und gerade diese Lehren des Marktliberalismus, Neoliberalismus werden natürlich oft zur Legitimation herangezogen. Ein entscheidender Punkt ist immer, inwieweit Macht reguliert wird. Das nehme ich auch von Norbert Elias mit. Ich denke, das ist verständlich. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Typ wie Elon Musk nehme, reichster Mann der Welt, ich meine, der Stern von Musk ist ein bisschen in den Schatten geraten in den letzten Wochen. Also, er steht nicht mehr so im Mittelpunkt wie vor 3 oder 4 Monaten. Aber immerhin reichster Mann der Welt mit dem und dem Vermögen und spricht von der Freiheit. Und das ist dann die Freiheit des Milliardärs. Hört sich ja für die Leute, die keine Milliarden haben, etwas seltsam an, wie die zu akzeptieren werden. Man kann natürlich sagen, okay, jeder soll die Chance haben, bis zum sich selbst zu verwirklichen und auch seinen Wohlstand genießen. Aber wenn der Wohlstand auf Kosten anderer ist, ist das nicht so die Freiheit, die wir meinen. Ja. Und Zumal wir, dass die Personen sind, die so viel CO2 in die Luft jagen, das die kommt noch, ganze das kommt noch Städte. dazu. Das sind darauf entwickelt sich mit dem Beruf über Freiheit entwickeln sich dann oligarchische Tendenzen bei dem Zerfall der Sowjetunion. Also das vorhandene Vermögen oder dann von denen, die schnell genug waren, sich die Sachen an sich zu reißen, eingenommen wird. Und deswegen hat man dann auch diesen Begriff Oligarchen, hat er sich dann auch durchgesetzt. Bei Elon Also das Musk. ist ja gerade auch die Diskussion in den USA, dass man halt sagt, die Wirtschaft hat sozusagen längst die Regierung sozusagen übernommen. Allerdings ist es eben nicht wie früher irgendwie die Eisenbahngesellschaften oder irgendwelche Kommunikationsmonopole, sondern oder Standard Oil oder irgendwas, wie es vielleicht noch zu Bush-Zeiten war. Ja. Ne? Bush war ja noch von der Ölindustrie sozusagen vereinnahmt. Ja. Und wir sehnen uns ja beinahe nach der Ölindustrie zurück, ja, weil man die wenigstens sehen kann vielleicht. Und inzwischen verdienen so viele, also sowohl die Gruppe der Krypto-Bros, wo es ja auch Schnittstellen gibt, also die Gebrüder Krypto sozusagen, also die Leute, die sich da entsprechend engagieren. Da gibt es dann eben die Schnittstelle zu Elon Musk. Und der komischerweise ja also den Trump gut findet, obwohl der Trump ja eher auf die fossilen Energien zu stehen scheint. Ja, er könnte ja auch sagen, electrify, baby, electrify, aber er sagt halt, build, drill, baby, drill. Ja, also Ja, nach Gas und Öl. ich glaube, Trump persönlich geht es um Macht. Das ist ein bestimmter Persönlichkeitstypus, den er schon immer. Ich kann mich noch erinnern, als ich in den 90er Jahren war, ich mal in New York eine Woche und da war ich auch mal in dem Trump-Hochhaus und muss, das war damals, Trump war damals schon so eine Figur, aber mehr so eine Figur des Gossip. Der war irgendwie, der baggert auf offener Kamera rum und hat so einen Stil geprägt von, das Haus ist so bling bling, das Gebäude. Bling bling in Steilvorlage, hat auch damals schon so geredet, war so in irgendwelchen amerikanischen Klatschmagazinen, war der große Star und hat eigentlich populär geworden, ist Trump eigentlich durch eine Fernsehserie. Dass der war irgendwie so eine Art ich glaube, Frank Thelen hatte auch mal so eine Sendung gehabt, glaube ich. Ne? Ich habe die nie gesucht. Höhle des Löwen, also ist davon, glaube ich, kopiert worden. Also wie jetzt so ein, der hat den Businessman gespielt. Der hat Reality-TV den Businessman gemacht, obwohl er an sich so ein großartiger Geschäftsmann ist er eigentlich nicht gewesen, wie ich mal nachgelesen habe. Also hat etwas geerbt, also konnte so haushalten, aber hat sein wesentliches Geschäft, also durch seine Rolle, durch sein öffentliches Auftreten in dieser Art gewonnen. Also von jetzt ist der Ton weg. Ton, Kamera? Gehe ich mal auf die andere. Jetzt ist der Ton wieder da, jetzt ist der Ton wieder da, jetzt ist er wieder Ist da. wahrscheinlich ist hier bei einem meiner Funkgeräte der Ist Akku. egal, jetzt sind wir da, jetzt sind wir da. Also mein Eindruck ist, dass Trump halt, aber da habe ich jetzt nicht groß rein recherchiert, aber das habe ich so en passant mitgekriegt, dass der halt primär eben den Namen Trump lizenziert. Also er geht in irgendein Land und sagt, du kannst hier einen Trump Tower bauen und der heißt dann Trump Tower. Und dafür gibst du mir halt Geld und ich manage das, dass der gebaut wird. Und dann gehört er dir oder irgendwie so. Also er hat sich sozusagen Lizenzgebühren oder du zahlst dann im Jahr so und so viel und dann heißt er halt Trump Tower, ne, und Ja, steht im Endeffekt hat er so seinen Namen, seinen da. Stil, Seine seinen Brand. Stil vom Markt. Also wenn jemand irgendwas mit mir branden will oder Klaus ist da sicher auch offen, ja, Ja. dann. Also wir finden die Idee super. Nee, also wie auch immer. Ja, wie kann man, können wir versuchen, vielleicht zum Schluss mal noch diese große Schleife zu ziehen? Also warum findet Elon Musk Trump so toll? Warum findet Elon Musk die AfD so toll? Warum findet Vance die AfD so toll? Was ist da global? Auch dieser globale Rechtsruck ist ja, also so wie du, als dann Südafrika noch einen schwarzen Präsidenten hatte und Gorbatschow da war, dachte ich auch, okay, also das war ja, wir sind jetzt beide keine Historiker, aber so dieser Slogan vom Ende der Geschichte, der war ja da und man hatte das Gefühl, jetzt wird alles gut, jetzt müssen wir nur noch ein paar Meter laufen und das Paradies auf Erden, sozusagen, wenn wir die Ölindustrie noch eingekastelt haben und das Internet uns alle zur weltweiten Bruderschaft verbindet, also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, dann ist alles gut. Und Der Traum ist aus. dann kam dieser Backlash, ich weiß gar nicht mehr genau, womit der angefangen hat, 9-11 oder Putin oder eine Kombi daraus oder also was ist da passiert und warum konnten diese rechten Strömungen, die Republikaner haben wir ja noch weggeatmet, warum konnten diese rechten Strömungen auch in so komischen Ländern wie Niederlande, wo man immer gesagt hat, das ist doch der Hort des Liberalismus sozusagen, ja, da sind sie alle total Oder entspannt. Dänemark und Weil das Schweden. auch mehrere Seiten hat. Also ich habe da auch inzwischen Sachen gehört, die ich, also jetzt soziostrukturell über die Niederlande oder religiös oder so, da gibt es auch komische Ecken, aber wie auch immer. Und wir dachten irgendwie, in den 90ern hatten wir das Gefühl, wir sind am Ende der Geschichte angelangt. Ja, schon ein bisschen Schlagwort. Und es war eine Illusion und es kommt dieser rechte Backlash. Wo kommt der her? Gibt vielleicht so einen, es gibt so eine seltsame Koalition. Da hatte ich dann auch letztens drüber geschrieben. Der ist eigentlich gar nicht so bedeutend gewesen. Murray Rothbard, also der hat diesen Begriff des Anarchokapitalismus, auch so ein, eigentlich so ein Konzept, was man selber gar nicht so ernst genommen hat, was eigentlich so eine schräge Entgleisung Klingt war. auch etwas widersprüchlich, Ja, oder? die kann man erklären, da geht's und sein Programm selber ist aber. Er hat in den 90ern auch so Strategiepapiere ausgearbeitet. Die habe ich mir in den letzten Wochen nochmal angeschaut, die ganzen Sachen. Hat sogar starke Bezüge zu Lenin, also leninistische Bezüge. Also die Strategie der Machtergreifung und so Kaderstrukturen. Das ist nicht der Grund, aber das ist so der Weg, wie diese Koalition gegangen ist. Also die Verbindung einerseits bei dem Rothbard war das die zwischen den libertären Traditionen, die ja irgendwie auch für sich noch so ein Freiheitsideal hatten, und den Rednecks, dem Middle America. Das sind so Sachen, so Koalitionen, die sieht man ja auch bei der AfD zwischen den sogenannten einfachen Leuten. Und dann gibt es auch diese Konstruktion von Feindbildern. Die Eliten, also dass Begriffe neu umgedeutet werden und soziologisch ist der Begriff Elite eigentlich ziemlich klar definiert. Die aber auch, Nämlich. das ist eine gewisse Machtelite, die über Produktionsmittel, über Medienmacht und über finanzielle Macht und die darüber verfügt, über politische, finanzielle und wirtschaftliche Und Macht. dadurch sozusagen die Es gibt so einen Bewegungsstrukturen Ausgleich der dafür. Also Gesellschaft jetzt werden in dominieren. den Sachen, Deutschland hat eine gewisse andere Entwicklung genommen als andere Länder, weil wir eigentlich so eine klassische Elitestruktur, zum Beispiel in England und Frankreich, gibt es ja so ziemlich klar definierte traditionelle Eliten. In Deutschland sind die ja doch durch den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit irgendwie weggeschwemmt worden. Es gibt noch diese Tradition, es gibt auch gerade noch eben, die halten sich aber relativ bedeckt. Also jetzt mal so die Krupps, oder es gibt ja auch bei der AfD so ein paar Altadelige und so weiter, die sich für die noch solche Traditionen fortführen, aber Also in Frankreich, die in sind mit England ist ihrem es ja. Habitus nicht mehr, die sind mit ihrem Habitus nirgendwo vorbildlich, ne? Also in Frankreich, in England ist es ja primär durch die Hochschulen Ja. definiert, also École Normale Supérieure Ja, oder und Oxford, Oxford und Cambridge und Cambridge. so weiter. Und in Deutschland, ich kriege immer wieder, ich bin bei Quora recht aktiv und da kommen dann immer wieder die Fragen, was sind denn jetzt nun die drei besten Hochschulen Deutschlands, wo man sagt, Muss ja, man losen. danke auch für deinen Gesichtsausdruck. So, was soll das sein? Ja, also es gibt sicher, du kannst sicher Engineering an der TU München gut studieren oder an der RWTH Aachen, aber oder du kannst irgendwie Sozialwissenschaften super an der Humboldt-Uni studieren oder und es gibt sicher tolle Sachen, die man in Köln studieren kann und tolle Sachen, die man da eben in Konstanz studieren kann, wo ich, also habe ich Ja. gehört von meinem Sohn immer, der studiert der Politik und Verwaltung und er sagt, wir sind bei Politik global, glaube ich, irgendwie im Ranking Nummer 7 oder weiß der Ja, Geier. Konstanz gilt als kleine, feine Elite-Uni. Gilt, hat so das Image. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Also die ist halt kleiner und ist halt neu, 70er Jahre Ja, gegründet Konstanz gilt als attraktive Stadt und und ist die Stadt ist attraktiv, wenn auch nicht manchen Leuten ein bisschen zu ländlich. Also meine Schwägerin hat es da beim Studieren nicht lange ausgehalten, ist dann zuerst nach Stuttgart, glaube ich. Und da, die sind immer zur Disco nach Stuttgart gefahren, ja. Weiß man nicht, warum man das muss, aber und dann ist sie nach München und hat da weiter studiert. Aber Es also gibt diese klassischen super, Eliten, wie sie auch in den USA Aber gab. das gibt es in Deutschland eigentlich nicht mehr in dem Sinn, jenseits dieser großen Familien, die halt einfach Geld haben, ne? Ja. Und das so, ich nenne es mal den kulturellen Habitus, der so verbindlich ist. In England und Ja, Frankreich. die AfD, die sagt, wir sind gegen die Eliten, Den Begriff bestehen aber habe ich auch selber gehört. aus Die haben Leuten, Begriffe um. die Adelstitel haben, ne? Also Ja, wie die Frau von Storch und so ja weiter. das ist auch ein klassisches Fall bei den ganzen Rechtsbewegungen, die Umdeutung von bestimmten Begriffen. Und da gehört der Elite-Begriff dazu. Gibt noch eine ganze Menge Reihe mehr und das Establishment. Und das sind Begriffe, die eigentlich früher von den Linken verwendet wurden, die eigentlich dann die Rechten irgendwie umgedeutet haben. Und damit hausieren gehen. Oder Trump hat ja gesagt, er räumt mit dem Sumpf in Washington auf, um dann mehr oder weniger seine ganze Familie in seiner ersten Amtszeit mit Posten zu Das ist bedenken. ganz Ne? offene Korruption. Das ist ganz, ganz Und offene Korruption, ganz, ganz, ganz offen. Dass hier, ich mache, was ich. Auch bei Musk ist das so irgendwie. Er hat das ja selber gemacht. I do it, weil wir es tun können. So, ja. weil wir die Oder Möglichkeit diese gemacht dazu Idee, haben. dass Trump auch sagt, oder Vance, ich weiß nicht mehr genau, so nach dem Motto, naja, also was jetzt die Gerichte sagen, ist nicht so relevant, sondern nur was gut für Amerika ist. In Deutschland würden sie halt vielleicht sagen, was gut für das deutsche Volk ist. Ne? Das ist Also. ja auch denn in der libertären Tradition, ich finde jetzt noch ein paar Worte, dann ist ja auch eine gewisse Anti-Etatismus. Der in den USA, teilweise, wie ich gerade dieses Bild genannt hatte, von dem Clint Eastwood mit der Flinte, der ist sich erstmal selber. Und Staat fängt erst da an, wo es wirklich nicht anders geht, mich den anderen zusammenzusetzen. Das ist ja auch eine Idee, die ist in den USA irgendwo verankert. Und da knüpfen dann auch, das ist die ganze Bewegung Tea Party und so weiter, die dann den Staat als Überbegrifflichkeit auf den Bürger sehen, wenn wir es in Europa gar nicht anders kennen. Also der Staat sind wir, hat, glaube ich, auch kürzlich wieder, ich meine sogar Herr Merz hätte das gesagt, Ja, es gibt wo dieses, ich. es gibt ja auch eine andere Tradition. Europa ist ja seit 2000 Jahren staatlich organisiert. Ja. Und Ja, aber in der Demokratie ist ja sozusagen der Bürger, also der Staat sind wir, ne? Also der Staat ist nichts von uns Das ist dann die verschiedenes. So. Aushandlungsebene. Da, in dem Verständnis ist der Staat, in dem Verständnis, was wir jetzt hier vertreten, ist der Staat die Ebene, auf der Machtungleichheiten ausgetragen werden. Funktioniert manchmal, hat natürlich seine Schwächen irgendwann, aber was Ja. viel anderes fällt einem nicht ein. Und Ja. mir fiel gerade noch ein anderes Bild zum Abschluss an. Also jetzt nicht, jetzt habe ich gerade wieder, jetzt habe ich gerade wieder nicht mehr dabei. Also der von den Libertarismen und das fällt mir, vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Ja, Aber gerade also, ging es noch. und das Bild sozusagen, das auf dieser in diesen Regierungen vorherrscht, ist, dass man den Staat möglichst zusammenstreichen muss, ne? Also dass je mehr Geld man dem wegnimmt, desto besser für den Bürger. Besser für uns, sagen wir mal, für Essen, mal für die, die handeln. Und es wird irgendwelchen Leuten weisgemacht, dass es auch besser für sie ist. Ja, und das ist, ich glaube, in den USA fällt es schon dem einen oder anderen, den Veteranen fällt es, glaube ich, auf, oder den Bauern fällt jetzt plötzlich auf, dass jetzt plötzlich das Düngemittel oder das Saatgut, was sie aus China kaufen, dass das jetzt plötzlich teurer geworden ist. Und dann sagt er, ich habe immer schon gesagt, da kommt eine Durststrecke, das hat er aber im Wahlkampf nie gesagt. Und ja, schwierig. Vielleicht noch Also, ein Eindruck auf die Entwicklung ja. in den USA und in Deutschland, also die rechten Entwicklung, was die unterscheidet, ist die, es gibt ja in Deutschland, ist das Spiel doch die völkische Grundlage. Das ist noch ein Erbe aus der Na nicht nur aus der Nazi-Zeit, da hat die es die kombiniert, aber der Gedanke der ethnischen Zusammenhang, der spielt in der Rechten in Deutschland eine ganz große Rolle. In den USA gibt es Parallelen, es gibt diesen klassischen Rassismus in den USA, aber es gibt nicht diese Vorstellung des ethnisch einheitlichen Staatsvolkes, die in Deutschland, auch in Deutschland wohl am stärksten, aber auch in anderen europäischen Ländern eine Rolle spielt. Der Ethnozentrismus. So, das ist so aus den 1850er Jahren oder so, ne? Also Das hat eine Gobineau, Tradition, da knüpfen wir auch die. der Gründer des Rassismus, der Gobineau, das ist ja das 17. Jahrhundert, ne? Aber dann, also Frankreich, interessanterweise, wer hat es Gibt's in erfunden? Frankreich gibt es auch eine ganz starke alte rechte und auch rassistische Tradition. Ja. Aber Also es gibt natürlich der auch die andere Gobineau hat es Tradition. damals. Was? Meine damalige Freundin hat Geschichte studiert und die hat dann den Gobineau angeschleppt. Und Ja. da habe ich dann erst gelernt, woher der Rassismus kommt überhaupt. Und dann im 19. Jahrhundert hat sich das, glaube ich, in Deutschland ziemlich festgesetzt dann. Es hat sich Und, in Deutschland gibt es diese ja. ethnische Definition. In Frankreich gibt es ja immerhin diesen Citoyen, den Bürger des Staates. Der war nicht an ethnische, das war kein ethnisch. Natürlich spielten dann zentral war das Staatsvolk der Franzosen, aber Ja. Die Elsässer waren ja ursprünglich auch keine Franzosen und die Deutschen haben Die gesagt, Franzosen unterscheiden, glaube ich, nur zwischen Paris und Restfrankreich. Das ist das ist eigentlich dann die Zentrale, das ist dann in Paris die noch die einzige Elite. Unterscheidung, die es da gibt. Aber da gibt es diese jakobinische Prinzip hatte immerhin auch die Rechtsgleichheit, die Gedanken der Rechtsgleichheit erfunden, der jetzt für alle gleich galt. Ja. In Deutschland war der Nationalgedanke ja auch in. Das war ja dieses zersplitterte Deutschland, was dann und Ja. dann der ja eigentlich an den ethnisch-kulturellen Zusammenhang anknüpfte. Und daher ist dann auch, das ist natürlich dann auch überladen und übertrieben worden mit diesem Germanenkult und diesem rassistischen, von den Nazis auf die Spitze getrieben worden zur Volksgemeinschaft. Aber die war eigentlich in dem deutschen nationalen Denken immer vorhanden und den spürt man natürlich auch noch in der AfD. Der Das wird sage nicht. ich auch nach außen immer wieder, auch auf Quora, wenn die sagen, ja, Ethnic German. Und dann sage ich immer, also mein Lieblingszitat zu dem Thema stammt aus diesem Netflix-Serie Barbaren. Da sagt einer von den, also von den Germanen, ja, sagt, die Römer nennen uns Germanen, er nennt uns alle Germanen, weil sie uns nicht unterscheiden können. Ich sage immer, also der Unterschied zwischen einem Bayer und einem Schleswig-Holsteiner, der ist schon groß. Ja, also in sehr vielen Dimensionen, ja, Ja, ist sicher größer kulturelle als Hinsch, zwischen Bayern und einem ja. Österreicher und einem Schleswig-Holsteiner und einem Dänen. Ja, also, Ja. und insofern ist das ja alles eine Konstruktion, aber das ist die Spezialität sozusagen des deutschen Rechtspopulismus oder eben Der ist ja ausgeprägt, in manchen anderen europäischen Ländern auch. Also der ja. österreichische ist ja beispielsweise der kleine Bruder des Deutschen, kann man doch so sagen. Ja, Und Österreich ist insofern wie Frankreich, da gibt es eben den Wiener, den keiner mag, also außerhalb von Wien, und Wien mag, glaube ich, den Rest von Österreich nicht. ja. Die Aber Österreicher haben sich bis vor kurzem ja auch noch deutschnational genannt. Also das war ja da. ja. Aber dieses Ethnische ist sonst in, ich glaube, in manchen osteuropäischen Ländern gibt es das auch noch stärker. Ja. In Ungarn war das, glaube ich, auch. Ich kenne mich da im Detail nicht aus. Mazedonien ist da auch sehr gut. Habe ich mir sagen lassen, habe ich mir erzählen lassen Aber in von Ungarn weiß ich, wie Orban und so von coolen weiter. Mazedoniern habe ich mir erzählen lassen, wie manche Mazedonier denken. Im Kern ist natürlich dieses amerikanische Wesp auch ein bisschen in der Richtung, also Ja. der weiße protestantische Amerikaner, White Anglo-Saxon Protestant, was? der ist natürlich das Zentrum, aber der ist jetzt nicht, da gibt es so ähnliche Elemente, aber die sind nicht deckungsgleich. Und Gut. okay. Man kann da noch vielen Sachen weiter. Ich habe mir noch so ein paar es gibt so Also wir viel könnten sicher über noch Klammer. mehrfach, ich glaube, wir sind auch leicht, haben die Stunde leicht gerissen. Ja. Also wir könnten da garantiert eine Serie draus machen. Ich hoffe, dass das jetzt für also wer jetzt noch da ist, herzlichen Glückwunsch. Ja? Und ich sage immer, wer jetzt noch da ist, der darf gern dem Podcast oder dem Video auf der Plattform seiner Wahl 6 Sterne geben. Wenn 6 nicht geht, sind 5 auch okay. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Rückfragen, wir freuen uns über Widerspruch, dass wir alles ganz falsch verstanden haben, dass wir irgendwo falsch lagen, weil dann können wir beide noch was lernen. Das ist auch in unserem gemeinsamen hohen Alter nicht falsch. Wenn ihr irgendwie möchtet, dass wir irgendeinen von den Armen, den wir jetzt angedeutet haben, sei es die Geschichte des Internets, sei es, das könnte ich vielleicht auch mit jemand anders machen, müssen wir mal gucken, sei es eine soziologische Verzweigung oder politische Verzweigung, wenn wir die weiterverfolgen sollen, dann gibt es Platz in den Kommentaren, wo auch immer ihr das hier seht. Ich weiß nicht, ob ich Spotify-Kommentare mitkriegen würde, das käme drauf an. Und ansonsten gerne im Blog und bei YouTube, da sehe ich es am ehesten. Bei meinem Blog, auf meinem Blog noch Und natürlich auf Klaus Janowitz Blog und netnografie.de, digitaler Wandel. oder? Bei Google findet man das, über Google Ja, findet einfach Klaus schnell. Janowitz mit einem N, dann findet ihr das und WITZ. Zu finden, ja. Also Klaus wird das auch in seinen Blog einbinden und dann freuen wir uns über Kommentare, Feedback und so weiter und so fort. Liebe Leute, Ich also habe auch erstmal sehr viele viel Artikel, eine ganze Reihe von, ich habe 6 oder 7 ganz, Artikel ganz tolle, in genau. meinem Also bei Buch. Klaus könnt ihr euch in verschiedenste Aspekte dieses ganzen Themas super einlesen und auch mitkriegen, welche Bücher ihr dazu fressen könnt. Ich weiß nicht, ob es die alle bei Audible gibt, aber ja, ist vielleicht auch schwierig Es gibt keine aufzunehmen. Hörbücher. Ich nehme keine, ich lese lieber als Nee, zuhören. du Ich habe nicht, schon. aber vielleicht, aber ich glaube, soziologisches Fachliteratur in Audible-Form ist vielleicht auch nicht so der Bringer. Also wie auch immer, vielen Dank, Klaus. Okay. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden, möge der Saft mit euch sein und bye bye. Einen schönen Tag, ne? Okay, tschüss, tschüss, ciao.